Jetzt haben wir noch ein recht schwieriges Thema gar nicht berührt. Und zwar in Mexiko werden jeden Tag 10 Frauen ermordet oder verschwinden. Oder Entführung. Wie gehst du damit um? Wie beschäftigt dich das? Du hast ja auch gesagt, du fährst jedes Jahr einmal hin, du bist mit deiner Familie in Kontakt. Dann ist Was bedeutet das für dich? das bedeutet für mich ein sehr ein, ist traurig, kann man sagen. Mein Herz ist kaputt. Leider ist das Wahrheit. Wurden viele Frauen immer in Mexiko getötet von Männern, manchmal von ihrem Ehemann, von ihrem Freund. Normalerweise Männer, das müssen die aufpassen, lieben. Sie mürden zuerst die Frauen. Ich denke, für viele Männer in Mexiko ist es immer noch zu schwer zu verstehen, dass die Frauen sind anders geworden. Dass jetzt die Frauen wissen, dass wir haben auch Rechte, dass wir konnten auch frei wie die Männer sein, nicht mehr Machismus, dass Männer dürfen auch gerne zu Hause helfen, Kinder aufpassen, dass Frauen konnten auch viel Geld verdienen. Nicht nur die reichen Frauen, das haben Glück, um ein Studium zu machen, nein, alles. Und es gibt mehr Frauen, das wollen zu Hause drin, zu bestätigen, okay, ich bin hier auch ein Teil von dieser Familie und ich will gerne Geld zu verdienen, rausgehen, feiern mit Freundinnen. Und leider, es gibt viele Männer, dann versteht überhaupt das nicht. Sie wollen immer diese alte Kultur von vielleicht von meiner U-U-Opa immer noch zu haben, dass Frauen zu Hause, Kinder aufpassen, mit keinem Kontakt mit anderen Frauen zu haben. Und dann natürlich kommt diese Temperament für beide. Ich denke, sie streiten. Und natürlich beginnt die Gewalt, wenn die Worte mit den Worten sind nicht ausreichend, um diese Probleme zu lösen. Das kommt Gewalt zwischen die Ehepaar. Und natürlich, die Männer haben biologischerweise oder als biologisch sind Männer stärker als Frauen und töten natürlich die Frauen. Es gibt auch eine sehr inspirierende und inspirierte Frauenbewegung in Mexiko, die, glaube ich, weltweit auch bekannt ist für ihren Kampf. Bist du in Kontakt mit Frauen in Mexiko auch? Leider nicht. Ich habe viele Freundinnen, dass sie sind Anwältin in Mexiko und machen viel mit dem, zum Beispiel Frauen in Politik, wollen, dass viele Frauen in großem Niveau von Politikern großen Status bekommen, zum Beispiel Bundesminister oder so, Höhere damit Positionen. ja höhere Positionen. Habe ich Kontakt natürlich, aber leider beschäftigt Claudia wenig nicht. O sea, ich würde gerne machen, wenn wir zurück nach Mexiko kommen, wenn meine Kinder groß sind und ein richtiges Bett finden, dann unsere Idee von meinem Mann und ich ist zurück zum schönes Wetter, zurückgehen, ein bisschen Sonne. Wenn wir sind alte Menschen, brauchen wir mehr Sonne. Und dann würde ich vielleicht mehr, ein bisschen mehr Arbeit machen. Aber eine gute Nachricht für die alle Mexikaner, Frauen, dass unser nächster Präsident im Juli wird, so oder so, eine Frau. Die zwei Kandidaten vom Präsidenten von Mexiko sind Frauen. Und ich hoffe vielleicht, es gibt jetzt eine Verbesserung. Konnte ich das sagen? Die Hoffnung ist immer noch da. Gesetz existiert zum Beispiel. Es gibt, wenn jemand tötet eine Frau, dann machen nicht mehr normal Homicidium, sondern wurde Frauenhomicidium. Und dann ist sofort im Gefängnis. Das ganze Leben, Urteile im Gefängnis bleiben, wenn ein Mann eine Frau tötet. Ah, okay, also die Das Gesetz, Gesetzgebung hat sich ja, geändert. aber leider die Polizei ist nicht geändert. Das ist das Problem. Manchmal die Polizisten unterstützen diese Gewalt von Frauen. Und schon lange wir haben keine gute Polizei in Mexiko. Und das ist nicht von Gehalt, weil Polizisten wurden jedes Jahr besser bezahlt. Ich denke, das sind wie meine Tochter gesagt hat, wer. Aber heutzutage es gibt Familien, das geben viel Mühe am Wer von ihren Kindern. Und die Polizisten müssen ein bisschen nicht mehr als Korruption oder Geld zu verdienen denken, sondern sie müssen denken, no, das macht unser Mexiko kaputt. Dass diese Gewalt von Frauen, diese Entführung der Frauen, von viele traurige Sachen, Prostitution oder sie wurden verkauft in Amerika und in verschiedene, ja, kann man sagen, so als ja, prostituierte Frauen arbeiten. Und, aber das haben wir in der ganzen Welt. Leider Mexiko ist Nachbarland von Amerika. Und dort von unserer Grenze, Südgrenze und Nordgrenze, es passieren viele schlimme Situationen, natürlich. Ja. Viele schlimme. Aber das ist sagen, dass nur, wie du gesagt hast, Status, hohe Position, konnten vielleicht wechseln. Ich als normale Frau, natürlich habe ich Angst, wenn ich fliege jedes Jahr, nicht von mir, sondern von meinen Kindern habe ich Angst. Aber als Mexikaner kann ich, oder ich weiß, wo soll ich nicht da gehen, wo ist gefährlich, wo ist nicht gefährlich. Und wie ich sage immer meine Kinder, wir fliegen nach Mexiko, um meine Familie zu besuchen, nicht zum Beispiel ein Bar in Mexico City und 3 Uhr zu besuchen, das nicht. Das natürlich konnte gefährlich sein. Aber ja, es ist ein großes Thema, Claudia. Dann brauchst du 3 Interviews, um das um diese Punkte zu nehmen. Es ist traurig, das passiert mit den Frauen. 2 Frauen als Präsidentschaftskandidaten? Ja. Sag mal die Namen. Von dem Politikerpartei Morena, das heißt Claudia Sheinbaum. Sie hat deutsche Wurzeln auch. Und die zweite ist von der anderen Politikerpartei, PAM, und das heißt Xochitl Gálvez. Entonces, sí oder sí, ja oder ja, wir bekommen eine Präsidentin. Schön. Ich glaube, das ist ein super Schlusswort. Ja, für ein Land wie Mexiko, das normalerweise Frauen vor 20 Jahren hätten keine Chance, in Politik zum Beispiel, und das heutzutage die Frauen sind in Mexiko anders geworden, kann man sagen, ganz anders. Auch die Präsidentin von Mexico City, von Mexico Stadt, die große Stadt, eine von den großen Städten der Welt, wurde auch Frauen sein. Es wird eine Frau auch. Und von vielen, fast 20 Städten in Mexiko, weil Mexiko hat 31 Bundesland. Fast 20 werden Frauen auch. Wenn das keine schöne Nachricht ist. Ja, hoffe ich. Ich kann das sagen, Frauen, wir haben mehr alles unter Kontrolle. Wir schaffen, Mutter zu sein, 2 Jobs erledigt, wir sind mehr aktiv, kontrolliert, wir meckern nicht so viel. Und wir sind nur nicht geworden zu kochen und Haus putzen. Trotzdem das machen. Ich meinte, das auch extra wir machen. Und arbeiten und Kinder sorgen. Das finde ich, dass Frauen heutzutage dürfen dieses Welt ein bisschen verbessern. Vielen lieben Dank, Melina. Bitte, Claudia. Ganz toll. Mm-hmm.